Im sozialistischen System des abgeschafften Privateigentums und allgegenwärtigen Staatseigentums ist dieser Allokationsmechanismus die Zuteilung durch die Bürokratie. Die Bürokratie hat dabei unterschiedliche Zuteilungsschlüssel zur Verfügung. Das kann die Gleichverteilung nach Köpfen sein, das Stehen in der Schlange, die Gefälligkeit des Bürokraten, die Willkür des Bürokraten als Repräsentant der verteilenden Klasse oder, und das ist oft der Fall, ein korrupter Handel zwischen dem Bittstellerbürger und dem Bürokraten. Das ist der Grund, warum in kommunistischen Gesellschaften die Prostitution so aufblüht. Die meisten haben nichts mehr zum Tauschen anzubieten, außer ihrem Körper. Ihnen ist sicher schon aufgefallen, dass Fleiß, Arbeit, Erfindungsgeist, Unternehmertum, Selbstverwirklichung oder Kreativität des Einzelnen in dieser Liste möglicher Zuteilungsmechanismen nicht vorkommen. Es gibt sie nicht. Alles, was uns als Menschen antreibt, zur Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens mehr zu sein als eine konsumierende Arbeitsbiene, kommt in diesem System nicht vor. Auch hat der Einzelne in diesem System keine Möglichkeit mehr, sich seinen Mitmenschen gegenüber in irgendeiner Weise großzügig, fürsorglich oder karitativ zu zeigen, denn er verfügt über keine Mittel dafür. Er müsste sie erst bei einem Bürokraten erbetteln, der keinerlei Anreiz dafür hat, ihm das zu gewähren. Das gilt nicht nur für das Handeln gegenüber Dritten, sondern auch gegenüber denen, die einem anvertraut sind, der eigenen Familie, dem Ehepartner, den eigenen Kindern. Die Abhängigkeit des Individuums von der Willkür wird somit total. Das totalitäre System erweist sich seines Namens als würdig. Wo es kein Eigentum an Sachen gibt, dort gibt es demzufolge auch kein Eigentum an der eigenen Person. Diesen Zustand nennt man daher Sklaverei. Und er ist der Normalzustand kommunistischer Gesellschaften für alle außer der selbsternannten kommunistischen Elite der Nomenklatura. Deshalb kennt dieses System auch keine Menschenwürde. Die Würde wird stattdessen der Masse zuerkannt, wo sie diffundiert und sich auflöst. Fazit? Eigentum ist unverzichtbar, wenn wir das Individuum als Kern unserer Existenz nicht in Frage stellen, ja abschaffen wollen. Der Angriff der Sozialisten auf das Eigentum und die mit ihm verknüpften Rechte sind daher ein Angriff auf die Individualität und die Würde des Menschen. Ehe und Familie. Ehe und Familie sind die Keimzelle der Gesellschaft und des Staates. Das erkennt das sogar an anderer Stelle von sozialistischen Tretminen nicht freie Grundgesetz an. Ehe und Familie existieren als tragende Institution menschlichen Zusammenlebens seit Anbeginn der Menschheit, ja eigentlich schon davor, wenn man vergleichbare Arrangements im Tierreich analysiert. Es gibt noch weitere Institutionen menschlichen Zusammenhalts neben der Familie, wie Freundschaft, Stammeszugehörigkeit oder Bandenmitgliedschaft. Jedoch haben sie im Leben der Menschen nicht ansatzweise die Bedeutung der Familie, weil ihr Zusammenhalt vom genetischen Egoismus, dem Willen, dem eigenen Stammbaum zum Überleben zu verhelfen, von 500 Millionen Jahren Evolution in unser Streben eingepflanzt wurde.